Ich habe jetzt diese Veranstaltung, deswegen gibt es auch dieses Chaos, kurzfristig, spontan mir überlegt, dass wir diese vielleicht doch machen, weil mich auch einige Leute angesprochen haben, ob das nicht gut wäre, dieses Thema dann doch nochmal anzusprechen, insbesondere nach der Veranstaltung mit Bernd Röttger und Christina Kandl, diese Auftaktveranstaltung. Da gab es einige Unzufriedenheit. Ich war da bei dieser Veranstaltung nicht, ich werde mich also auf die auch nicht beziehen oder so. Wenn ihr da wart, könnt ihr, wenn ihr wollt, dazu was sagen oder auch nicht. Ich habe jetzt ganz schnell, noch gestern Abend und so, mir ein paar Sachen überlegt, die aber schon länger in meinem Kopf rotieren. Und zwar möchte ich mich beschäftigen mit dem Arrangement mit den Herrschenden. Ich sage gleich, wo das herkommt. Also es ist eine bestimmte analytische Figur, die in der kritischen Psychologie, so wie sie in der Grundlegung der Psychologie von Klaus Holzkamp aufgeschrieben ist, öfter vorkommt. Ich schätze mal so 20 Mal ist das irgendwie, kommt das da drin vor. Und ich will euch also meine Irritationen vorstellen und euch daran teilhaben lassen. Vielleicht könnt ihr mich ja entwirren. Also das Arrangement mit den Herrschenden kommt aus dem Konzept der Selbstfeindschaft. Ich nehme mal an, dass ihr nicht alle wisst, was das Konzept der Selbstfeindschaft ist, deswegen versuche ich das jetzt kurz zu erklären. Unter allen gesellschaftlichen Bedingungen versuchen die Menschen, ihre individuelle Existenz dadurch zu sichern, indem sie an der gesellschaftlichen Vorsorge in irgendeiner Weise sich beteiligen. Das heißt, ihren Beitrag leisten in der Gesellschaft. Das kann im Kapitalismus zum Beispiel Lohnarbeit sein, können aber auch andere Tätigkeiten außerhalb der Lohnarbeit sein, weil es gibt ja eine ganze Palette von Dingen, die getan werden müssen, damit Gesellschaft funktioniert. Und nur wenn sie funktioniert, kann ich als Teil dieser Gesellschaft meine individuelle Existenz auch sichern. Und zwar nicht nur heute, sondern vorsorgend. Jetzt gibt es dann im Kapitalismus so eine Unterscheidung, die in der kritischen Psychologie gemacht wird und dann auch begrifflich unterschiedlich belegt wird, nämlich zwischen, ich kann meine Handlungsfähigkeit, so heißt dieser zentrale Begriff dieser Beteiligung, ich kann meine Handlungsfähigkeit jetzt in zweierlei Hinsicht versuchen zu sichern. Der eine Begriff heißt dann restriktive Handlungsfähigkeit und der andere verallgemeinerte Handlungsfähigkeit. Restriktive Handlungsfähigkeit heißt, ich nehme die Bedingungen so, wie sie sind und versuche unter Akzeptanz dieser Bedingungen meine Handlungsfähigkeit erstmal zu sichern. Verallgemeinerte Handlungsfähigkeit heißt demgegenüber, ich versuche Verfügung über die Handlungsfähigkeitsbedingungen zu bekommen, um meine Handlungsmöglichkeiten zu erweitern, weil sie ja unter kapitalistischen Bedingungen auch eingeschränkt sind. Ich begnüge mich also nicht mit den Einschränkungen, wie sie existieren, sondern versuche durch Verfügung über die Bedingungen, also genau auch die einschränkenden Bedingungen, eine Erweiterung hinzubekommen. Also ich habe die Möglichkeit, es so zu nehmen, wie es ist und mich anzupassen, mal platt formuliert, oder ich kann danach streben, diese Bedingungen nicht so hinzunehmen, sondern zu gucken, ob ich meine Möglichkeiten mit anderen zusammen und so weiter erweitern kann. Und jetzt gibt es für diese das sind jetzt übrigens keine Schubladen sozusagen nach dem Motto, die einen sind die Restriktiven und die anderen sind die Verallgemeinerten, sondern das sind ja Begriffe, um Situationen verstehen zu können, analysieren zu können. Das heißt, wir alle sind immer wieder in Situationen, wo wir die Bedingungen akzeptieren müssen, um unsere Existenz zu reproduzieren. Beispiel, wenn ich einen Arbeitsvertrag unterschreibe, um eine Lohnarbeit anzutreten, dann akzeptiere ich schon durch meine Unterschrift eine Reihe von vorgegebenen Bedingungen, unter denen ich dann meine Lohnarbeit verrichte. Und innerhalb der Lohnarbeit gibt es dann vielleicht irgendwelche Vorschriften oder Einschränkungen oder soziale, informelle Strukturen, die vielleicht auch gar nicht sichtbar sind und alles Mögliche, die mich wiederum dann innerhalb der Lohnarbeit einschränken. Das heißt, auf allen Leveln sozusagen der Nähe oder Entfernung von mir selber gibt es immer Strukturen, die vorhanden sind und meine Handlungsmöglichkeiten bestimmen. Und jetzt kann ich auf jeder dieser Ebenen sagen, ich akzeptiere die so, wie die sind und ich strebe nicht danach, die zu erweitern, sondern ich begnüge mich mit den Möglichkeiten, die ich habe, oder ich versuche sie zu erweitern. Wir können aber nicht eben nur uns überlegen, ja, ich versuche jetzt immer alles zu erweitern, das funktioniert nicht, sondern auch unter den einschränkenden Bedingungen ist jeder Einzelne immer wieder darauf verwiesen, auch erstmal unter den Bedingungen zu handeln. Selbstfeindschaft ist jetzt nur mit der restriktiven Handlungsfähigkeit verbunden. Weil nämlich, wenn ich die vorgegebenen Bedingungen akzeptiere, stärke und reproduziere ich genau diese Bedingungen, die meine Handlungsmöglichkeiten einschränken. Wenn nicht direkt, dann vermittelt. Das heißt, ich akzeptiere strukturell einschränkende Voraussetzungen und Bedingungen. Dadurch, dass ich sie so lasse, wie sie sind, muss ich natürlich damit rechnen, dass sich diese Bedingungen auch gegen mich kehren. Indem ich sie also akzeptiere, wie sie sind, sagt Holzkamp und Ute Osterkamp, werde ich mir tendenziell strukturell selbst zum Feind, weil ich die Bedingungen, unter denen ich dann auch leide, nicht zu überwinden trachte, sondern sie reproduziere in dem praktischen Tun dann auch. Es geht ja nicht nur um eine passive Situation, sondern meinetwegen in der Lohnarbeit tue ich ja dann auch was praktisch und reproduziere damit auch tätig die einschränkenden Bedingungen. Es ist klar, dass auch viele Bedingungen nicht im unmittelbaren Umfeld aufhebbar sind, sondern man muss dann immer weiter gucken, bis hin letztlich zu den gesamtgesellschaftlichen Verhältnissen. Aber das hatte ich ja gesagt, es ist keine Entscheidung, die man mal ein für einmal trifft und dann handle ich jetzt nur noch verallgemeinert, das geht nicht. So ist auch das Konzept nicht gedacht. So, und für die Selbstfeindschaft gibt es jetzt diese Formulierung der Partizipation an der Macht der Herrschenden. Also ich habe es jetzt ohne die Formulierung der Teilhabe an der Macht der Herrschenden ausgedrückt, die Selbstfeindschaft, aber in der Grundlegung und an anderen Texten heißt es, indem ich die Bedingungen akzeptiere, wie sie sind, indem ich unter Bedingungen handle, habe ich an der Macht der Herrschenden teil, bestätige diese und reproduziere diese, oder wie Holzkamp das ausdrückt, Zitate da eingebaut, durch Partizipation an der Macht der Herrschenden partizipiere ich letztlich an meiner eigenen Unterdrückung durch die Herrschenden. Guckst du kritisch? So kritisch, weil ich daran denke, dass es Menschen gibt, die durch Partizipation an der Macht der Herrschenden, durch Reproduktion von unterdrückenden Bedingungen selber zu Herrschenden werden. Sehr guter Einwand. War auch meine Idee, warum mir das komisch vorkommt. Ich beschreibe ja jetzt gerade meine Irritationen und ich stelle das ja immer noch weiter vor. Also ich erkläre jetzt nicht, wie ich das gut finde, sondern warum ich eigentlich irritiert bin. Genau, aber wegen dem, was du sagst, bin ich auch irritiert. Aber ich mache mal noch ein Stück weiter, weil das mit den Herrschenden nicht so ganz eindeutig formuliert ist, weil oft auch von herrschenden Instanzen die Rede ist. Bei Herrschenden, da habe ich erst gedacht, ja, wer sind denn da jetzt die Herrschenden, also um welche Personen geht es da eigentlich? Und bei herrschenden Instanzen, das sind ja offensichtlich keine Personen, sondern irgendwie Strukturen oder Einrichtungen oder whatever. Beispiel, Zitat, eine Verbesserung der eigenen Lebensqualität, die im Arrangement und in Komplizenschaft mit den herrschenden Instanzen erreicht werden soll, hebt sich also notwendig quasi selbst auf. Weil ich ja die Strukturen stärke, die herrschenden Instanzen stärke, unter denen ich ja selber dann möglicherweise leide. Das ist das Konzept der Selbstfeindschaft, wie es in der Grundlegung dargestellt wird. Und ich bin irritiert, weil da immer von den herrschenden und herrschenden Instanzen die Rede ist und habe mir diese Fragen gestellt. Wer sind denn da die Herrschenden? Wer sind die herrschenden Instanzen? Das wird nämlich nicht weiter ausgeführt, sondern es wird darauf verwiesen, dass das dann konkret halt geklärt werden muss in der Forschung irgendwie. Weitere Fragen, kann man herrschende Verhältnisse, wir haben es ja mit gesamtgesellschaftlichen Verhältnissen zu tun, und die kritische Psychologie legt ja immer Wert darauf, dass es sich um gesellschaftliche Verhältnisse handelt und nicht um personell strukturierte Zusammenhänge. Kann man also diese herrschenden Verhältnisse personifizieren, was man ja tut, wenn man von Herrschenden spricht? sind also, um ein schönes Zitat zu verändern, was ihr vielleicht auch schon gehört habt, das geht so, die herrschende Meinung ist die Meinung der Herrschenden. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ne? Hat der Bernd Röttger wohl auch bei der Veranstaltung gebracht. Mhm. Jetzt habe ich das mal so formuliert, sind die herrschenden Verhältnisse die Verhältnisse der Herrschenden? Sind sie das? Ist immer noch unklar, wer das ist, aber frage ich mich jetzt. Von wem werden also diese herrschenden Verhältnisse hergestellt? Von den Herrschenden? Wer sind diese Herrschenden? Und ermäßigt es sich das Problem, wenn man stattdessen von Instanzen spricht? Wird es also weniger brisant? Schauen wir weiter. Kurze Frage, weil da steht zweimal, wer sind die Herrschenden? Meinst du damit was Unterschiedliches oder hast du es einfach zweimal aufgeschrieben? Das ist, weil ich gestern Abend es aufgeschrieben habe und das war dann so mein Gedankenfluss und es ist vielleicht nicht perfekt strukturiert. Einmal nicht, das hat bestimmt was ganz Tolles zu bedeuten. Ja, irgendwas Unbewusstes oder auch keine Ahnung. Irgendwie Selbstfeindschaft, weiß ich auch nicht. Irgendwas Restriktives. Jetzt meine Thesen dazu. Ich glaube, mein Gefühl sagt mir, die Herrschaftsverhältnisse des Kapitalismus sind nicht als personifizierte Machtarrangements, so habe ich das jetzt mal bezeichnet, begreifbar. Also für den Feudalismus, glaube ich, ist es angemessen, wenn man sie als personifizierte, tatsächliche Machtarrangements der Fürsten gegen die Fürsten und so weiter, und die, von denen sind die Bauern abhängig und so, da war die Herrschaft tatsächlich personal strukturiert. Im Kapitalismus gibt es natürlich auch Personen, logischerweise, aber jetzt ist die Frage, habe ich das Wesentliche der Herrschaftsverhältnisse erfasst, wenn ich den Kapitalismus in ähnlicher Weise wie den Feudalismus als personifizierte Machtarrangements beschreibe? Also diese Gruppe der Herrschenden gegen jene Gruppe der Herrschenden gegen jene Gruppe der Beherrschten, stehen sich eigentlich die Herrschenden den Beherrschten gegenüber und kann man diese Zuordnung immer eindeutig machen? Also wieder die Frage, wer sind denn da die Herrschenden? Meine These wäre, Herrschaftsverhältnisse sind tatsächlich nur als Verhältnisse zu fassen und ich würde jetzt erstmal als Platzhalterbegriff den Begriff der Fremdbestimmung dort einsetzen. Fremdbestimmung ist für mich eben ein gesamtgesellschaftliches Verhältnis, das sich aus den Fetischverhältnissen begründet. Ist jetzt ein Begriff von Marx, der ist innerhalb des Marxismus sehr viel diskutiert und es gibt eine Menge Interpretationen. Meine ist verkürzt gesagt diese: Wir stellen sozial unsere Lebenswelt her und das, was wir herstellen an stofflichen Dingen, sozialen Verhältnissen und so weiter, tritt uns als fremde Macht, Inkarnation, sachliche Inkarnationen wieder entgegen. Soziale Verhältnisse erscheinen als sachliche Verhältnisse. Das ist so der Kern dieses Fetischismus. Und als sachliche Verhältnisse beherrschen sie dann die Aktivitäten der Individuen. Wir haben hier einen Experte dieses logischen Zusammenhangs unter uns, der euch das genau erklären könnte, ist nämlich der Uli, weil er nämlich ein Forscher der Geldlogik ist, weil das Geld zum Beispiel, was ja im Tauschvorgang in der Marktwirtschaft eine zentrale Rolle spielt, ist so eine sachliche Institution, die unsere Handlungsweisen als sachliche Struktur vorgibt. Und alle müssen wir innerhalb dieser Logik funktionieren. Wir müssen also kopieren, wie Geld funktioniert. Interessante Frage, wie kommen Kinder eigentlich so was Komisches wie Geld zu lernen, war da in dem einen Workshop. Aber wir müssen gemäß der sachlich festgefügten Struktur der Geldlogik, kümmern sich ja 100.000 Institutionen darum, gerade die Geldlogik noch zu retten, bevor sie ganz zusammenbricht, zumindest in Europa, Europäische Zentralbank und so weiter, sind alle damit beschäftigt, diese Logik, diese sachliche Logik aufrechtzuerhalten. Dabei machen wir ja eigentlich die gesellschaftlichen Verhältnisse, wir stellen sie ja her. Eine Frage. Dass du jetzt von Fremdbestimmung sprichst, irritiert mich ein bisschen, weil fremd klingt für mich auch sehr personifiziert eigentlich. Also ist ja, der Fremde ist ja eine Person. Ja, ich meine es eher. Ist das nicht eher so was wie Sachzwang oder so? Ja, ich meine es eher, die Verhältnisse treten uns als etwas Fremdes gegenüber im Vergleich zu einer Formulierung, wo ich sagen würde, wenn das, was ich herstelle, das ist, was ich auch als von mir hergestelltes empfinde, dann ist es nicht mehr fremd, sondern dann ist es meins. Dann kann ich mich damit identifizieren. Aber im Kapitalismus sind die Verhältnisse eher so, ich produziere was, aber das jetzt von, nicht von mir, sondern von anderen produzierte, aber in gleicher Weise, wie ich das ja auch tue, das tritt mir als was Fremdes entgegen. Also ich würde es gerade nicht personifiziert verstehen. Also als Entfremdung. Entfremdung, ja. Entfremdungsbegriff vielleicht. Die Herrschaftsverhältnisse als allgemeine Verhältnisse der Fremdbestimmung, der Entfremdung, sind multisektional. Ich habe jetzt diesen Begriff aufgegriffen, der auch in der Ferienuni in einer Veranstaltung, glaube ich, benutzt wurde. Es gibt ja auch so eine neue Forschungsrichtung, die heißt irgendwie Intersektionalitätsforschung, wo es darum geht, unterschiedliche Herrschaftsverhältnisse in ihrer Wechselwirkung zu untersuchen. Beispiel, was weiß ich, Homophobie und Rassismus. So. Ich glaube, das ist von diesen, ich nenne die jetzt auch einfach Sektionen, ja. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, ob man das so machen darf, sozusagen. Ich mache das mal einfach. Von denen gibt es ganz viele. Ich glaube, dass der funktionale Kern dieser ganzen Geschichte in der Exklusionslogik liegt. Ich nenne das jetzt Exklusionslogik. Das ist also ein brieflicher Vorschlag von mir, wie man da darüber reden kann. Und das passt auch ganz gut zur Grundlegung der Psychologie, weil dort nicht nur von dem Arrangement mit den Herrschenden, von dem Gleichmachen mit den Herrschenden die Rede ist, sondern auch von einer sehr viel deskriptiveren, schöneren Beschreibung, nämlich schlicht, ich setze mich auf Kosten von anderen durch. Das ist aus meiner Sicht im Kern das, was ich Exklusionslogik nennen würde. Ich setze mich auf Kosten durch, nicht weil ich die anderen unterbuttern will, sondern weil die uns als versachtlichte Strukturen entgegenden Lebensbedingungen so gefasst sind, so geformt sind, dass ich nicht anders kann, als mich auf Kosten von anderen durchzusetzen. Beispiel: Wenn ich mich um eine Lohnarbeit bewerbe und es tun 50 andere und ich kriege den Job, weil ich mich gut verkaufen kann, dann habe ich mich auf Kosten von 49 anderen durchgesetzt, die diesen Job nicht bekommen und möglicherweise ihre Existenz nicht mehr so gut sichern können. Das ist aber nicht, weil ich die 49 anderen kenne und doof finde oder wie auch immer, sondern weil das strukturell so gebaut ist. Meine These ist jetzt, die ganze gesellschaftliche Struktur des Kapitalismus ist so gebaut, dass wir uns permanent andauernd auf Kosten von anderen durchsetzen, mehr oder weniger bewusst, mehr oder weniger transparent, mehr oder weniger mit echtem Engagement oder weniger. Also ich will nicht ausschließen, dass das auch jemand sozusagen die strukturelle Unterbutterung auch richtig macht, also mit Schmackes. Diese Exklusionslogik kommt in der GdP also wie gesagt auch vor, aber dort kommt sie nur vor als Weitergabe von Unterdrückung. Zitat, das Arrangement mit den Herrschenden, da ist es wieder. Das Arrangement mit den Herrschenden schließt tendenziell den Versuch der Partizipation an ihrer Macht zur Absicherung oder Erweiterung der eigenen Handlungsfähigkeit auf Kosten fremder Interessen ein, wobei die Unterdrückung von oben in unterschiedlichster Weise nach unten an die, auf deren Kosten die eigenen partiellen Interessen durchgesetzt werden soll, weitergegeben werden wird. Das bedeutet, es gibt zwar offensichtlich sowas wie, ich setze mich auf Kosten von anderen durch, aber das ist nicht etwas, was wirklich mit mir zu tun hat, sondern ich gebe ja nur die Herrschaft weiter. Also eine Instanz oder eine Quelle außerhalb meiner selbst wird vorausgesetzt. Ich bin ja nicht der Herrschende, sondern offensichtlich bin ich auch nur ein Beherrscher und als Beherrscher gebe ich dann dieses im Arrangement mit den Herrschenden die Unterdrückung weiter. Ich halte das für nicht angemessen und das wäre dann meine Kritik. Tatsächlich, so wäre meine These, übe ich aktiv Herrschaft aus, wenn ich mich auf Kosten anderer durchsetze. Nicht, weil ich, wie gesagt, das tun möchte, sondern weil die Strukturen so geschaffen sind. Ich kann das auch nicht vermeiden. Ich kann mir das bewusst machen, ich kann mir das klar machen. Ich kann es versuchen zu vermeiden, aber es ist immerhin eine gesamtgesellschaftliche Struktur, die ich ja nicht so ohne weiteres verändern kann, sondern nur über einen größeren Aufwand, wenn man so will. die Sektionen, also Bereiche oder Dimensionen, in denen ich das jetzt tue, also aktiv selber Herrschaft ausübe, sind dabei aus meiner Sicht nahezu fast völlig beliebig, nicht beliebig, sondern vielfältig. Klassendimension, also geht es um die ökonomische Zugriff auf Produktionsmittel zum Beispiel, das Geschlecht, die Hautfarbe, Alter, Fitness. Wahrscheinlich kann man noch ganz viele Dimensionen finden, entlang derer andauernd Ausgrenzungen stattfinden. Meine These wäre, keiner dieser Sektionen ist privilegiert, in dem Sinne, dass eine Aufhebung über diese Dimension möglich wäre. Also wenn man sozusagen jetzt das eine abschaffen würde, dann wäre das die Befreiung von allen anderen Exklusionen auch. Sondern aus meiner Sicht ginge es darum, eine gesellschaftliche Struktur aufzuheben, in der die Menschen ihre Existenz nur dann sichern können, wenn sie sich auf Kosten von anderen durchsetzen. Also das Prinzip des sich auf Kosten anderen Durchsetzens ist aus meiner Sicht das Problem selber, was man nicht in den Griff kriegt, indem man sagt, naja, wir nehmen uns jetzt einen Bereich nach dem anderen vor, den ökonomischen Bereich, den Geschlechtsbereich, den rassistischen, den, was weiß ich, ethnisch strukturierten Bereich, wo es immer um Ausgrenzung geht, und die klapper ich jetzt einzeln ab und am Schluss, wenn wir das alles durch haben, dann haben wir eine freie Gesellschaft, Kommunismus oder wie auch immer. Sondern ich glaube, man muss verstehen, dass die jeweiligen Ausschlussmechanismen tatsächlich nur eine bestimmte Umsetzung des generellen Prinzips, Mechanismus der Exklusionslogik sind. Eben, dass wir andauernd andere ausschließen. Diese Exklusionslogik ist meiner Meinung nach nicht willkürlich aufhebbar. Zum Beispiel finde ich ganz interessant, dass die UNO jetzt festgestellt hat, wir brauchen mehr Inklusion. Also in der UNO gibt es die Forderung, zum Beispiel jetzt ist es bei den Paralympics ist es hochgekommen. Habe ich nicht gewusst, aber ich habe gelernt, dass die UNO für behinderte Menschen gefördert hat Inklusion. Und zwar Inklusion ist was anderes als, vorher gab es ein anderes Wort, Integration, genau. Inklusion ist was anderes. Inklusion heißt eben nicht, irgendwie einen Sonderbereich zu schaffen, wo ich dann Menschen mit Behinderung integriere, sondern eben genau diesen Ausschluss, der ja auch dann existiert, wenn ich meinetwegen Sonderschulen einrichte oder so, den aufzuheben. Also dann eine integrierte Gesellschaft zu machen, wo eben Menschen mit Behinderungen diverser Art genauso teilhaben wie diejenigen, die keine Behinderung haben. Finde ich eine gute Idee, sollte man machen. Ich finde das eine gute Vorgehensweise, überall zu gucken, ob man Inklusion herstellen kann. Also auch für unsere Aktivitäten, vielleicht in politischen Gruppen oder so, könnte diese Idee oder diese Guckrichtung, schließen wir nicht vielleicht auch andere aus, indem wir uns so verhalten, wie wir es tun? Das ist eine gute Frage, um zu gucken, ob man nicht mehr Inklusion erzeugen kann. Aber wir können auf der unmittelbar interaktiven Ebene, interpersonalen Ebene, können wir ja nicht den gesellschaftlichen Zusammenhang verändern. Sondern, wenn wir das allgemein haben wollen, dann brauchen wir auch andere gesellschaftliche Verhältnisse. Also, statt einer Struktur der wechselseitigen Exklusion brauchen wir eine Struktur der allgemeinen Inklusion. Leicht gesagt. Kurz, Inklusionslogik statt Exklusionslogik. Also, was ist Inklusionslogik? Ich kann meine Existenzvorsorge nur sichern, wenn alle anderen das auch tun können. Was bedeutet das jetzt? Wie kann man das denken? Folgende Überlegungen. Es gab nämlich ja Inklusionstheoretiker vor uns, nämlich Marx und Engels. Die haben das so formuliert. Wir brauchen eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Das ist die Formulierung einer Inklusionslogik. Also, nur wenn die allgemeinen anderen sich entfalten können, frei entwickeln können, dann kann ich mich frei entwickeln. Weil das die Bedingung ist. Und da die anderen ja andere wie ich sind, also ich bin für die anderen der andere, ist das eine wechselseitig, eine reziproke Inklusionsbeziehung. Die jeweils anderen sind immer die Entwicklungs- und Entfaltungsvoraussetzung für jeweils das Subjekt, von dessen Standpunkt aus das betrachtet wird. Das wird übrigens gerne so als Definition des Kommunismus genommen. Wenn ihr da bei dem Wort Probleme habt, könnt ihr das auch anders nennen. Das ist Das ist nicht wichtig. Wichtig ist eher der Kerngedanke, der da drin steckt, nämlich diese Inklusionslogik. Diese Idee kommt auch in der Grundlegung der Psychologie vor. Dort wird formuliert, das habe ich jetzt sinngemäß zusammengefasst, weil das Zitat nicht so gut passt, die Gesellschaft Herausbildung von Gesellschaftlichkeit in der Geschichte. Ja, die Gesellschaft ist dazu da, dass jeder und jede Einzelne die eigene Existenz erhalten kann und entfalten kann. Die ist dazu da. Allerdings ist diese Aussage kategorial und nicht normativ zu verstehen. Also der Unterschied ist, habt ihr vielleicht mitbekommen, die kritische Psychologie wird öfter mal gefragt, ob sie ein normatives Gedankengebäude aufbaut. Also sozusagen lauter Forderungen stellt. So müsste es sein oder so soll es sein. Das tut sie ja nicht, sondern sie baut ein kategoriales Gebäude auf, wenn man so will, wo sie sagt, wir können jetzt Situationen mit diesen Kategorien analysieren, aber in den Kategorien ist enthalten, was sozusagen möglich ist, was denkbar ist. Das heißt, zur Denkbarkeit und Machbarkeit menschlicher, gesellschaftlicher Existenz gehört, dass wir uns alle nicht unterbuttern müssen, sondern uns alle inkludieren können. Oder Kommunismus ist möglich. Aber ist auch nicht notwendig, im Sinne von zwangsläufig. Sondern, wie alle gesellschaftlichen Verhältnisse, müssen sie gemacht werden. Leider ist eben auch möglich, Herrschaftsverhältnisse zu haben, wo wir uns gegenseitig jeweils auf Kosten von anderen durchsetzen. Das gehört eben auch in den Möglichkeitsraum rein. Also, Kommunismus ist das Menschenmögliche. Zweitens, Kommunistisches ist in aller Geschichte, weil das ja eine allgemeine Bestimmung ist. Kommunismus ist also nicht das ganz andere, das ist jetzt sozusagen mein Kommentar zu der Kommunismusveranstaltung. Kommunismus ist nicht das ganz andere, sondern aus meiner Sicht muss Kommunismus entmythologisiert werden. Also für mich hatte die Veranstaltung so einen Touch, dass so als das Mythische, nicht beschreibbar, da kann man gar nichts drüber sagen, es ist irgendwie ganz anders und hat mit uns nichts zu tun. Das finde ich nicht angemessen. Das ganz andere Kommunismus ist die Negation. Kommunismus ist Negationskapitalismus? Auf jeden Fall. Ja, aber durch diese Negation ist überhaupt das Mythologische erstmal bedingt. Also dadurch, dass man keine konkrete Begriffsbestimmung macht, sondern man das vermeidet, kommt überhaupt die Mythologisierung erst zustande. Ja, weil es gibt nämlich zwei Formen der Negation. Das ist jetzt ein kleiner Einschub der Philosophie oder Dialektik. Es gibt nämlich die einfache Negation oder abstrakte Negation. Kommunismus ist nicht Kapitalismus. Und es gibt die bestimmte Negation oder doppelte Negation. Oder man nennt das auch Aufhebung. Kommunismus ist nicht Kapitalismus, sondern es ist in gewisser Weise auch eine menschliche Gesellschaft, so viel schon mal klar, das hat sie mit dem Kapitalismus gemeint. Außerdem ist der Kommunismus eine Gesellschaft, wo Vorsorgen produziert wird. Außerdem ist der Kommunismus eine Gesellschaft, wo, und jetzt könnte man weiter überlegen, ob man nicht doch Bestimmungen auf kategorialer Ebene über den Kommunismus machen könnte, ohne in ein, wie Moritz Markert das nannte, Auspinseln zu kommen. Auspinseln wäre die schlechte Utopie. Also so eine Art Wünsch dir was. Im Kommunismus haben wir uns alle lieb. Das wäre Auspinseln. Oder im Kommunismus sind alle Gebäude weiß. Oder im Kommunismus ist das Arbeitsleben geregelt und morgens um 8 Uhr entfalten wir unsere produktiven Bedürfnisse mit einem Lächeln auf den Lippen. Oder, Moritz hat ja auch so eine komischen Illustrationen zitiert. So geht's nicht. Das ist Auspinseln, das ist auf der deskriptiven Ebene, auf der Beschreibungsebene. Aber die kritische Psychologie müht sich ja immer unheimlich ab, zu unterscheiden zwischen Beschreibungen und Kategorien, also Analysen, analytischen Begriffen. Aber sie weigert sich, nein, nicht sie. Manche sagen, nö, aber kategorial ist die Grenze bis heute und wir können über eine Gesellschaft, in der wir uns nicht gegenseitig fertig machen, darüber können wir kategorial nichts sagen. Wenn man das aber tut, wenn man sich sozusagen, wenn man sagt, das ist jetzt Schluss, wir können immer nur das jetzt als negativ analysieren, dann begibt man sich vieler Möglichkeiten, die ich glaube, die wir eigentlich auch analytisch hätten und damit auch hätten, um unsere Handlungsfähigkeit zu verbessern, sofern wir andere Verhältnisse haben möchten und dafür was tun möchten. Wenn wir also die ganze Sache entpersonalisieren und nicht von Herrschenden reden, sondern tatsächlich Herrschaftsverhältnisse als multisektional verstehen, in denen wir völlig drinstecken, in denen wir auch die Herrschenden sind, die Herrschaft weitergeben, aber nicht Herrschaft von anderen, sondern unsere eigene Herrschaftsstruktur reproduzieren, in der wir drin sind und handeln müssen, sofern wir dafür selbstkritisch offen sind, das zu verstehen, das zu analysieren und so weiter, können wir auch Formen finden, in denen das schrittweise nicht mehr notwendig ist oder weniger notwendig ist. Das wäre also meine These, wie ich glaube, dass man auch kritische Psychologie weiterentwickeln könnte und wie man auch diese Kategorie der verallgemeinerten Handlungsfähigkeit aus ihrer schwachen Bestimmung, also es wird immer gesagt, die verallgemeinerte Handlungsfähigkeit ist eine Richtungsbestimmung. Da wir aber nicht wissen, wo es hingeht, können wir nur ganz schwach was sagen. Ich glaube, wir können ganz viel uns überlegen, wenn wir jetzt wie vorgeschlagen eben weniger in diesen personifizierten Herrschende, Beherrschte argumentieren, sondern es mehr als Herrschaftsinfrastruktur verstehen, in denen wir auch die Tätigen sind und nicht nur die Beherrschten. Ja, so viel erstmal zur Diskussion von mir. Dafür müssten wir dann aber genau analysieren, wodurch diese, warum das ein Zwang ist, sich auf Kosten anderer durchzusetzen. Dass es kein Zufall ist und wie genau, damit wir auch wissen, was wir ändern müssen. Mhm. Ich würde mal gerne ein paar Gedanken vorschlagen zur Diskussion stellen. Und zwar, dass ja sozusagen schon eine Schlussewusstheoretiker vor Marx und Engels, ich beziehe mich immer auf Rousseau, aber ich möchte das erstmal so ein bisschen auflösen. Also Herrschaft entsteht, weil es Exklusion gibt. Exklusion entsteht, weil es entgegengesetzte Interessen gibt, die sich antagonistisch sind und deshalb sollte sich auf Grundlage oder auf Kosten von anderen Bereichen oder was auch immer. Und das folgt daraus, wäre bei jeder Partialinteressen, wenn wir das so sehen. So, und Rousseau hat dazu gesagt in seinem Gesellschaftsvertrag, er sieht das dann, der ideale Gesellschaftsvertrag oder die ideale Gesellschaft sieht in seiner Meinung so aus, dass alle Partialinteressen aufgehoben werden und sozusagen kanalisiert werden im Allgemeinwohl, im Allgemeininteresse. Das heißt, Partialinteresse und Allgemeininteresse sollen identisch sein. Das heißt, jeder soll das wollen, was die anderen auch wollen, was ja sozusagen eine totale Inklusion wäre. So, das ist so sein Ideal. Und dann davon ausgehen kann man dann wiederum kritisieren, weil niemand ein Sonderinteresse oder Partialinteresse haben darf. Er sagt dann, wenn jemand nicht das Allgemeininteresse erkennt, muss er halt dazu gezwungen werden, das anzuerkennen und niemand darf ein Sonderinteresse haben. Das ist wiederum Beschneidung von Freiheit gewissermaßen und ändert irgendwie den damals real existierenden Kommunismus. Also sieht das für mich aus. Sonderinteressen gehen nicht, nur Allgemeinwohl und das geht auf Kosten von Freiheit. Mhm. Will das jemand kommentieren? Also ich würde das dahingehend teilen, dass ich denke, dass es natürlich ein gesellschaftliches Allgemeininteresse geben kann, also das dann eher zwar ja nicht abstrakter, aber allgemeiner ist. Also ich meine, ein Allgemeininteresse, dass jeder Mensch, sich in seiner körperlichen Unversehrtheit, die Befriedigung der Lebensbedürfnisse etc. Aber natürlich ist es auch falsch, irgendwie zu versuchen, die Partialinteressen aller Menschen zu normen. Also warum, wenn du jetzt Lust auf Erdbeerkuchen hast, muss ich jetzt auch Lust auf Erdbeerkuchen haben? Also das finde ich auch ich denke, dass es wichtig ist, dass es eine gesellschaftliche quasi Rahmenbedingungen gibt, also einfach Eckpfeiler, an denen sich eine Gesellschaft orientiert. Aber dass es innerhalb dieser Eckpfeiler eben ja, eine Autonomie des Einzelnen geben sollte oder müsste. Ja, Autonomie heißt dann aber wiederum, dass man seine Sonneninteressen haben darf und das geht dann wiederum nur aus dem Lernen. Ja, muss es ja nicht zwangsläufig. Also ich meine, natürlich gibt es Sonderinteressen, die Interessen anderer beschneiden. Also was weiß ich, das Interesse, wenn ich jetzt das Interesse habe, dir ins Gesicht zu schlagen oder so, das wird natürlich deinen Interessen irgendwie zuwiderlaufen. Aber also da fängt dann halt schon irgendwie so der, ja, das wäre dann ein Kompromiss, der verhandelt werden muss. Also wie weit kann ich meine Interessen irgendwie ausleben, ohne dass ich andere Interessen irgendwie einschränke? Kann ich kurz? Erlaubt ihr? Ich glaube, dass es sehr hilfreich ist, wenn wir den Interessenbegriff auch kritisieren, mit in die Kritik reinnehmen, weil der verhindert sehr viele Denkbemühungen und bringt uns in genau diese Teufelskreise, die ihr versucht jetzt ein bisschen aufzulösen. Warum? Also auch in der Grundlegung der Psychologie ist immer von Bedürfnis und Interesse die Rede, immer so meistens im Zusammenhang, immer mit einem Und, Bedürfnis und Interesse. Was bitte ist Interesse? Es gibt meiner Meinung nach zwei Bedeutungen von Interesse. Es gibt so ein Interesse von im Sinne von, ich interessiere mich für, sowas wie ich möchte gerne, ich wünsche mir oder so, so ist Interesse gemeint, ich interessiere mich für. Aber Interesse in so einem kategorialen Sinne, wie du das dann von Rousseau genannt hast, Partialinteresse, das ist was anderes. Dort ist Interesse eine auf gesellschaftlicher oder überindividueller Ebene organisierte Art und Weise, Bedürfnisse umzusetzen. Das heißt, aus Bedürfnissen, wenn ich die umsetzen will, werden dann Interessen, gemäß dieser Fassung, wenn ich sie als Partialinteresse dann tatsächlich gegen andere, weil das steckt in dem Partial ja drin, gegen andere durchsetzen kann, und zwar nur durchsetzen kann. Und das Problem bei Rousseau ist, dass er aus der individuellen Perspektive alleine guckt. Also stehen meine Interessen individuell anderen entgegen und sich nicht fragt, wie kann eine Struktur so beschaffen sein, dass meine Bedürfnisse gar nicht als gegen andere Bedürfnisse gerichtet sein, sondern, das machen Marx und Engels, meine Bedürfnisbefriedigung ist nicht nur nicht gegen andere gerichtet, sondern sogar die Voraussetzung dafür, dass andere ihre Bedürfnisse umsetzen können. Das wäre eine Situation, wo die Auflösung von partialen Interessen nicht die in allgemeinen Interessen ist, sondern die Aufhebung der Interessenhaftigkeit selber. Also wir sind gar nicht mehr in die Lage gezwungen, jetzt unsere Interessen als Partialinteressen zu formulieren sozusagen und zu organisieren und mit anderen uns zusammenzutun, um sie dann gegen andere herrschende, wie auch immer, Partialinteressen durchzusetzen. Sondern in einer freien Gesellschaft wäre es so, dass ich meine Bedürfnisse so befriedigen kann, dass sie eben nicht auf Kosten von anderen gehen. So, und wenn ihr jetzt diese Diskussion und diese Beispiele, sowas wie, du hast gesagt, es ist ja vielleicht mein Interesse, dir eine runterzuhauen oder so. Jetzt formulier das mal als Bedürfnis. Es ist mein Bedürfnis, dir eine runterzuhauen. Was ist das für eine Situation, wo es ein Bedürfnis ist, jemandem anderes eine runterzuhauen? Kann ja sein. Aber kann ich diese Situation auflösen außerhalb des Interessenmodus, indem ich jetzt nicht gezwungen bin, sozusagen meine Interessen der körperlichen Unversehrtheit in Form von Interessen einer Bürgerwehr oder wie auch immer zu organisieren gegen die Interessen derjenigen, die mir eine runterhauen? Das wäre die Frage einer Gesellschaft, wo es um dieses Inklusionsprinzip geht. Also das heißt ja nicht, dass in einer Gesellschaft nicht unterschiedliche Bedürfnisse existieren, sondern die Frage ist ja immer nur, oder ist geradezu umgekehrt, wie kann ich die Unterschiedlichkeit der Bedürfnisse zur Quelle unserer Kreativität und Entwicklung und gesellschaftlichen Produktion machen? Und nicht, wie kann ich verhindern, dass wir andauernd uns gegenseitig in der Freiheit beschränken, uns auf die Füße treten, uns auf Kosten von anderen durchsetzen und so weiter. Also wie muss eine Gesellschaft strukturell beschaffen sein, in der eben diese Variante der Inklusion möglich ist? Jenseits von Interessen. Was habt ihr beide? Ich würde sagen, aber dieser Frage, ob das allgemeine Interesse ist, das glaube ich immer, abgesehen von diesem sozusagen negative Erfahrungen, welche repressiven Formen, glaube ich, auch schwer zu bestimmen ist, gerade wenn es offen dahin gehen soll, also diese kreative Entfaltung zu mobilisieren und dann es ja gerade darum geht, das erst herauszukitzeln und zu entfalten und so weiter. Das hätte mich vorher vorgegeben. Also wenn man sich irgendetwas zusammenschließt in einer Gruppe, um was zu Neues herzustellen, und dann ist ja gerade nicht klar, wie das Optimum aussehen soll. Wenn man diesen Kongress hier machen will, ist es gar nicht so einfach, glaube ich, jetzt. Man hat verschiedene Interessen daran, was wie der Kongress optimal aussehen soll, aber es ist auch, aber man kann es nicht so linearisieren, man kann nicht sagen, wie jetzt viele Leute kommen oder wie viel Kohle eingenommen wird, irgendwie so, sondern es ist irgendwie, glaube ich, hängt von ganz vielen Faktoren ab. Insofern ist es ja total gut, wenn irgendwie verschiedene Interessen, also oder verschiedene Vorstellungen oder Motivationsgründe sozusagen immer eher, dort zusammenkommen. So. Und das wäre natürlich ein Beispiel, wo man sieht, da kann es verschiedene Zugänge geben, verschiedene Motivationen, die nicht automatisch mit einem Vorgehen und Allgemeininteresse im Widerstreit stehen. Das ist meine, also weil das entsprechende Ziel ja noch nicht in dieser Weise definiert ist und alle anderen sich die Mutter ordnen müssen, sondern es entsteht ja erst durch die Interaktion mit den anderen Leuten. Ich kann da verschiedene Beispiele finden. Ja. Die Gesellschaft kann sich irgendwas vorstellen, die jetzt mal ein Kongress und Hausprojekt oder irgendwie verschiedene Sachen, wo es Erfahrung gibt. Und bei anderen Bereichen gibt es auch keine Erfahrung, man muss es halt irgendwie entstehen lassen. Und dann würde ich schon sagen, macht es ziemlich viel Sinn eigentlich sogar zu sagen, man will eine Struktur- und Interaktionsmodus haben, der es nicht nur möglich macht, sondern sogar voraussetzt irgendwie, dass möglichst viele Schüler sich in ihren Fähigkeiten und so weiter einbringen können. Und was meinst du mit so Verhandlung oder Aushandlung und so, ist, glaube ich, schon ein ziemlich guter Begriff dafür, weil, also nicht im Sinne von jetzt vertragsmäßig gegenseitige Interessen, auch wieder ein bisschen geprägt so, aber vielleicht eher im Sinne von sich, also das Kommunizieren so. Und da merkt man ja auch schon, welche Sachen sind kommunizierbar und welche Sachen sind halt nur eher so überzeugen oder ich will euch überreden zu irgendwas Bestimmtem, was so mein Interesse ist, oder welche Sachen sind halt, wo einfach nur geäußert wird, was vielleicht wichtig ist, woran andere noch nicht gedacht haben und so weiter. Das wird ja, glaube ich, dann so ein Modus ziemlich schnell klar. Und dann ist aber, würde ich sagen, so, dass das natürlich voraussetzt, eben so einen gewissen Rahmen, in dem man zusammenkommt, in dem man etwas Neues schaffen will. Wenn man das jetzt versucht, in einer bestehenden kapitalistischen Ordnung zu machen und ich gehe jetzt um den Chef und sage, ey, lass uns doch mal brauchen, irgendwie locker diskutieren, würde ich es am besten schmeißen, dann wird er mir auf Deckel geben. So. Also so klappt es halt nicht. Ne? Also ich glaube, da das ist ein total sinnvolles Herangehen und auch, glaube ich, für alle ganz gut, weil derjenige, der alle Leute mit der Arbeit anleitet, nicht so früh einen Herzinfarkt kriegt oder so, sondern, aber es ist sozusagen, es setzt halt eine Organisation oder einen gesellschaftlichen Rahmen und voraus, der halt diese bestehende Ungleichheit, jetzt beispielsweise zum Personenfindung, die gar nicht jetzt voraussetzt irgendwie, weil da stellt es mir natürlich sehr schwierig vor, da in dieser Weise zu interagieren und solche Form von anderer Interaktion, anderen Begegnungen irgendwie einzuführen. Noch ein Vorschlag für die Diskussion. Versucht mal gedanklich zu unterscheiden zwischen der Situation heute und einer Gesellschaft, die auf Inklusion basiert. Das sind zwei unterschiedliche Diskurse. Der eine Diskurs ist eher so, kann das überhaupt prinzipiell gehen? Kann man sich eine gesellschaftliche Struktur vorstellen, in der dieses Inklusionsprinzip, die Entfaltung der anderen sind die Voraussetzung für meine Entfaltung, dass das prinzipiell gehen kann? So. Dann kann ich idealisierende Annahmen machen. Das ist völlig erlaubt und dann kann man die prüfen und gucken, ob das geht oder so. Dieses würde ich gerne unterscheiden und euch vorschlagen, zu unterscheiden von unserer Jetzt-Situation, ob wir diesen Vorschlag der Inklusionslogik nutzen, um jetzt unsere Handlungsfähigkeit zu verbessern in einer Situation, wo die dominante Umgebung überhaupt nicht danach ist. Das heißt, wir dürfen nicht den Fehler machen, so zu tun, als ob wir schon willkürlich in einer freien Gesellschaft leben und wir dann jetzt dann, wenn wir das annehmen würden, selber schuld sind, wenn es schief geht. Nein, die Verhältnisse wirken auch immer wiederum in zum Beispiel unsere Gruppen hinein und so weiter. Und dann ist eher die Frage, wie können wir uns bewusst machen, dass wir in einer dominanten Exklusionslogik arbeiten und trotzdem vielleicht inklusive Strukturen etablieren. Schrittweise. Das sind zwei unterschiedliche Diskurse, die wir, finde ich, nicht so vermischen sollen. Ihr beide. Also, darauf möchte ich gerne nochmal ansprechen. meinetwegen auch problematisieren. In deiner Einleitung hattest du darauf hingewiesen, dass man zum Beispiel Aktionen gegen rassistische oder sexistische oder ähnlich ausgrenzende Strukturen da verkürzt greifen, weil sie sich vielleicht nur darauf fokussieren, in diesen Zuständen sexistische Strukturen aufzulösen oder eben die Sortierung nach irgendwelchen imaginierten Ethnien zu verhindern. Und da würde ich, entweder widersprechen oder mitgehen, je nachdem, wie du es meinst. Insofern, dass solche Strukturen, die können ja auch mehrere Ziele verfolgen, parallel. Nämlich erstens natürlich das Hinwirken darauf, dass es irgendwann eine Art von Inklusionslogik gibt, dass die irgendwann möglich ist. Völlig fraglos würde ich mitgehen, wenn es jetzt heißt, ja, es gibt, Antirassismus oder Feminismus lässt sich super einfach in den Kapitalismus integrieren. Oder da gibt es ja auch wieder noch andere Theorien, so ob das so ist, aber letztlich kann man ja jeden zu einem lohnarbeitenden Subjekt machen, wenn man das will. Und das Zweite ist aber eben in der Logik, in der wir jetzt leben, muss man ja aber auch, genau wie du eben schon sagtest, kann man ja eben auch die konkrete Lebensqualität von einzelnen Leuten verbessern. Also es wäre unverantwortlich, Leid nicht zu reduzieren, auch im Hier und Jetzt. Absolut. Mhm. Uli, und dann wart ihr drei, glaube ich, ne? Mhm. Ja, aber leuchtet denn schon jedem ein, dass wir uns so verhalten müssen, nach dem Exklusivitätsmodus, muss das so sein? Und wenn ja, müssen wir mal wissen, warum. Also wenn wir davon abweichen, wenn das nicht so zwingend ist, dann könnten wir tatsächlich mit was anderem anfangen. Ich glaube auch nicht, dass es so ist. Also es gibt eine Struktur, die uns dazu mehr oder weniger zwingt, nicht im Sinne von, wir haben gar keinen Spielraum, aber es ist naheliegend, sich so zu verhalten. Aber dann müsste man die doch erstmal kennen, um sagen zu können, was man ändern könnte und warum das im Moment so ist. Also weil es jetzt so aussieht, als wir reden jetzt nur darüber, dass zwei Modi sich zu verhalten, die eine ist besser als die andere, sind wir uns einig, ja? Wir wollen nicht gegeneinander, sondern lieber miteinander. Aber wie denn? Wie ist das, was hindert uns jetzt dran? Ich weiß nicht mehr, wer von euch jetzt genau. Ich habe nur eine kurze Frage, oder ich würde es noch mehr gerne betrachten lassen, so, wenn das jetzt Kriege real bestimmen wollen würde, so ein Kommunismus. Also einfach, ich kann das nicht so richtig fassen. Also was ist jetzt nicht ausbindend und was wäre jetzt eher eine Kategorie? Ich bemühe mich auch immer, nicht zu personifizieren in Herrschaftsverhältnissen oder so. Aber trotzdem tue ich mich gerade irgendwie, ist aber eher ein Bauchgefühl, schwer damit, es nur irgendwie als Exklusion zu fassen. Gerade wenn man entweder dort versucht, auf irgendwie historisch konkrete Formen zu gucken, wo es dann irgendwie Herrschaft weitergeht, bis hin, was nicht, Feminiziden oder Kolonialgeschichte oder was nicht, Shoah oder sowas. Und das ist doch irgendwie mehr als Exklusion jetzt. Und auch wenn man es halt nur auf Exklusion, Inklusion macht, dann weiß ich nicht, ob das wirklich praktisch so wertvoll ist, wenn man sozusagen die verschiedenen, ob das nicht ein bisschen gleichmacherisch ist, um die verschiedenen Herrschaftsverhältnisse, die es gibt, dass man ihnen ihre Spezifizität nimmt, um dann auch ansetzen zu können. Zum Beispiel das rebellische Moment von Antisemitismus habe ich dann zum Beispiel gar nicht drin, weil das lebt ja nur zusammen mit kapitalistischer Herrschaft und so. Kannst du mal das rebellische Moment von Antisemitismus kurz umreißen? Ja, das wirkt ja zum Beispiel, was nicht bei Occupy oder so, dass ich ich merke irgendwas, es läuft nicht gut in meinem Leben und ich muss das irgendwie loswerden. Und Antisemitismus geht nach oben, da wo sonst autoritätslose Gesellschaften, also ich studiere zurzeit in Österreich, halt Deutschland irgendwie genauso, wo halt eine gewisse Autoritätslosigkeit eigentlich da ist, aber die Luft nach oben irgendwo hin muss und dann ist da die jüdische Weltverschwörung ein paar Banker oder irgendwie sowas. Und das sind irgendwie spezifische Varianten, aber trotzdem, wo die irgendwie so schweben, finde ich, zwischen Personifizierung und umsonst ein bisschen zu unkonkret und individuell, weil vieles ja auch auf kollektiven Identitäten dann so gut was Herrschaft ist irgendwie. Also ich würde erstmal zu dir sagen, ich stimme dir völlig zu und will das nicht gegeneinander verstanden wissen. Es ist absolut notwendig, Leid zu mindern und sich dafür zu engagieren, denke ich. Vielleicht auch euch beide. Das ist nicht dazu gedacht, jetzt sozusagen den neuen Universalschlüssel zu finden, sondern eher die Perspektive zu erweitern, dass diese notwendigen Teilkämpfe und Auseinandersetzungen in einem größeren Kontext stattfinden. Und unsere Kritik, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist ja auch eher, wenn man sich dann darauf beschränkt oder so, auf einen Bereich, welchen auch immer, dann kriegt es nicht die Perspektive und Reichweite, die es eigentlich haben müsste, um hier Verhältnisse herzustellen, in denen Rassismus keine Funktion mehr hat. Oder Sexismus, oder. Das heißt, ich finde das gerade notwendig, die Spezifität, die Besonderheit genau dieser einzelnen Herrschaftsmechanismen in ihrer ganzen Gründlichkeit aufzuarbeiten, aber sie nicht gegen eine verallgemeinerte Lösung zu stellen, sondern sie zu begreifen als eine Ausdrucksform eines allgemeinen gesellschaftlichen Zusammenhangs. Der verschafft sich diese Struktur sozusagen, diese Exklusionslogik, verschafft sich in diesen unterschiedlichen Varianten seinen Ausdruck. Und die stehen nicht gegeneinander, sondern unterstützen sich auch gegenseitig. Und wir dürfen auch nicht vergessen, deswegen, wenn ich gegen Personifizierung oder Personalisierung argumentiere, heißt das nicht, dass ich bestreiten würde, ganz im Gegenteil, dass das nicht von Menschen gemacht wird. Sondern ich versuche ja gerade zu betonen, das wird von Menschen gemacht, aber nicht den anderen oder so, sondern im Prinzip von uns auch. Nicht, weil wir es wollen, sondern weil wir unter diesen Verhältnissen versuchen, handlungsfähig zu bleiben. Und der Modus der Selbstfeindschaft besteht dann eben darin, dass ich tatsächlich mich so verhalte, handle, dass ich Strukturen stärke, die strukturell auch gegen mich gerichtet sind. Ja, aber indem ich es auch zum Beispiel auf eine andere Gruppe personalisiere, die Juden oder wen auch immer oder so, versuche ich das von mir fernzuhalten. Ich bin ja kein Jude, ich gehöre nicht zu denen und das sind jetzt die Schuldigen oder so. Dass ich aber in der Verstärkung und Etablierung einer antisemitischen Struktur tendenziell Vernichtungsstrukturen etabliere, die auch irgendwann mich vernichten können, wenn ich nicht auf der Seite der Sieger bin, das ist natürlich auch die elementare individuelle psychische Problematik. Also ich würde das nicht gegeneinander verstanden wissen, sondern würde dem eher versuchen, eine größere Reichweite und Perspektive auch der möglichen Koalitionen und so weiter geben wollen. Und dann war noch deine Frage, wie kann man das kategorial, oder was ist der Unterschied zu einem kategorialen und so einem Auspinselungsdenken von Kommunismus? Also Kommunismus, wie gesagt, ist nur ein Platzhalter. Wen das erschreckt, kann sich auch gerne freie Gesellschaft oder so nennen oder was auch immer. Das ist nicht wichtig. Eine kategoriale Überlegung ist sowas wie Inklusionslogik. Ach, übrigens, ich spreche auch immer von Logik, ne? Nicht von Inklusion, sondern Inklusionslogik. Also mir geht es immer um diesen strukturellen Aspekt darin. Inklusionslogik ist für mich genau eher so eine kategoriale Beschreibung, weil ich, wenn du mich jetzt fragst, ja, was heißt denn das konkret, dann müsste ich dir sagen, das weiß ich nicht, das werden wir dann sehen, wenn wir die Möglichkeit haben, deine freie Gesellschaft zu bauen, wie das geht. Aber wenn du mich fragen würdest, du hast davon gesprochen, kommunistisch ist es in aller Geschichte, dann müsste man das doch heute schon sehen können. Dann würde ich sagen, ja, kann man auch heute schon sehen. Ansatzweise keimförmig, wie ich sagen würde. Weil wir zum Beispiel, das ist dann jetzt mein Beispiel, was ich gerne verwende, auch jetzt schon tatsächlich praktisch Strukturen etabliert haben. In all ihrer Widersprüchlichkeit, indem wir etwas anderes tun. Als Beispiele nenne ich da gerne freie Softwarebewegung, die Commons-Bewegung allgemein. Der Dennis hat, ich war nicht da, aber ich habe von vielen gehört, die sehr angetan waren, begeistert waren von dem Vortrag, hat über die Commons-Bewegung erzählt. Das heißt, Commons, Gemeingüter, ist ja eine wichtige Strukturebene sozusagen. Wir versuchen, unsere Bedürfnisse zu befriedigen jenseits von Markt und Staat, also außerhalb der dominanten Struktur. Außerhalb, aber nicht im Sinne von in einem fiktiven Leerraum, sondern in einer sich bewusst gewordenen, möglichst bewusst gewordenen Konstellation, wo wir uns zusammentun und eben nicht für den Markt produzieren oder Staatsaufträge erfüllen und staatliche Strukturen umsetzen. Jetzt nur ganz kurz angetippt. Man kann also, wenn das stimmt, was ich behaupte, dann ist eben Kommunismus nicht das ganz andere. Aber es ist auch nicht so, dass heute schon Kommunistisches im Sinne einer Gesamtgesellschaft existieren würde. Das ist nicht der Fall. Aber wenn eine Gesellschaft aus einer alten Gesellschaft mal hervorgeht, dann muss sie irgendwann logischerweise in der alten auch entstehen. Und zwar nicht dominant, sondern dann in Keimform, in Nischenbereichen auch erst. Tendenziell kann sie auch wieder verschwinden, wenn sie untergebuttert wird. Wenn die Herrschaftsverhältnisse so sind, dass sie, kann sie die auch platt machen. Das kann sein. Deswegen finde ich, ist es auch wichtig, dass man sich darüber klar wird, dass wir eben in dominanten anderen Verhältnissen operieren. Es ist auch nicht so, dass es widerspruchsfrei ist. Kann gar nicht sein. Aber es ist eben auch nicht so, dass das der Kommunismus, die freie Gesellschaft, das ganz andere ist, was dann irgendwann später folgt. Sondern es ist ein Transformationsprozess, glaube ich. Beweisen kann ich es auch nicht. Warum kommst du denn mit dieser Exklusionslogik wirklich so weit? Also zum Beispiel diese sektoralen Sachen. Eigentlich ist der Kapitalismus durch Inhaltslosigkeit, durch Populismus, durch Gleichheitsgrundsatz gekennzeichnet. Dem Kapitalismus ist doch alles egal, außer Geld zu verdienen. Und der muss nicht auf Kosten anderer jetzt, also der bevorzugt nicht auf Kosten bestimmter Merkmale jemand, sondern wenn jemand gut zu verwerten ist, dann wird er verwertet. Dass der, egal, ob das Mann und Frau oder sonst, das sind Relikte, das ist eben nicht kapitalismustypisch. Und deswegen ist das auch keine grundsätzliche Exklusionslogik, sondern man muss sich überlegen, an welcher Stelle er das ist. Und das ist dass es eben eine vereinheitlichte Logik ist, die sozusagen alles Denken und Fühlen durchdringt. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, die Exklusionslogik ist ein Teil davon oder ist eine Methode, ich weiß nicht genau. Aber ich weiß nicht, ob damit alles klar ist, wenn man das nur mit diesem Wort beschreibt. Ich weiß es auch nicht, aber das hat sich jetzt ein bisschen so angehört, als ob du denkst, der Kapitalismus müsste eigentlich selber aus eigenem Interesse jetzt diese diversen Hindernisgründe, so wie so ein blöder Rassismus oder so, aus dem Weg räumen, weil er die Verwertung stört. Aber es gibt es ja nun, es ist vielleicht auch, kann man ja auch meinetwegen bei der Integration von Frauen in den Arbeitsprozess oder so, gab es ja auch die bornierten alten Ausschlüsse und so, die haben da ja auch haben einen Hinderungsgrund dargestellt, ne? Aber trotzdem würde ich nicht so weit gehen zu sagen, dass die kapitalistische Logik dafür sorgt, dass allgemeine Gleichheit und Freiheit entsteht. Weil das würde das ja verlängernd bedeuten. Wenn alle gleichermaßen verwertbar sind und sich sozusagen, das ist auch das Angebot des Neoliberalismus, du musst deine Besonderheit herausfinden, wo du als besonderer individueller Mensch dich entfaltest und verwertbar bist, dich also dieser Logik unterwirfst. Und wenn wir das alle machen, dann ist doch wunderbar. Dann haben wir einen tollen neoliberalen Kapitalismus, wo wir uns wechselseitig alle auf Kosten der anderen durchsetzen, aber auch davon ja profitieren. Ja, das ist aber dann, das funktioniert vielleicht, aber eben natürlich nicht als angenehmes System, aber es ist nicht basismäßig ein Exklusionssystem. Weil Verwertung ist das Entscheidende und nicht dieses bestimmte Merkmale werden bevorzugt, andere nicht. Ich glaube, es gibt keine Bevorzugung, sondern nur eben dieses Verwertungskriterium. Wir schon sagen, dass da irgendwie bestimmte Ausschlüsse hervorgebracht wurden, wie zum Beispiel gesellschaftliche Arbeitsteilung nach Geschlecht oder sowas, oder jetzt zum Beispiel illegale Immigration kann ja irgendwie auch nur Kapitalismus, Nationalstaat zusammen funktionieren, damit Menschen noch zweiter Klasse gibt, die noch irgendwie günstigere arbeiten können. Das ist ja schon was spezifisch Kapitalistisches auch. Löst sich das nicht ein bisschen dadurch auf, wenn man sich klar macht, dass diese Exklusionslogik nicht wirklich funktioniert, in dem Sinne, dass nur durch Exklusion eine Gesellschaft zusammengehalten werden kann? Ja. Sondern es gibt ja immer diese anderen Bereiche, also ja. Reproduktionsarbeit, Commons, was auch immer. Und die müssen halt irgendwie, und sozusagen mit diesem Widerspruch muss die Gesellschaft jetzt gar nicht, ich würde gar nicht sagen, dass es unbedingt der Kapitalismus ist, der damit umgehen muss, aber die Gesellschaft als Ganzes muss diesen Widerspruch, dass die kapitalistische Verwertungslogik eben die Gesellschaft nicht am Leben erhält, irgendwie lösen oder zumindest aufschieben, so irgendwie damit umgehen. Und dafür, glaube ich, sind solche Exklusionslogiken jenseits dieser Verwertungslogik, die ja an sich auch eine Exklusionslogik ist, weil ja man Sachen nur verwerten kann, wenn man andere davon ausschließt. Ja. Aber eben, es gibt halt auch noch andere Exklusionslogiken und ich glaube, die sind nötig, um diesen Widerspruch irgendwie immer so damit jonglieren zu können. Also jetzt nicht ohne, dass es jetzt jemand persönlich macht, sondern das sind so, naja, man kann halt ein bisschen Rassismus aktivieren, wenn man irgendwo ein anderes Problem hat, was irgendwie, was weiß ich, irgendwo die Armut so hochkocht, dann kann man ein bisschen Rassismus wieder hochkochen und so. Es ist dann, glaube ich, dann geht so ein System von kommunizierenden Wörtern, also diese unterschiedlichen Systeme. Diese Unterschiede, was? Mann, wenn du sagst, Mann kann das wieder mobilisieren, da geht das doch wieder los, die herrschen. Ja, genau, ich meine es nicht persönlich, ja, sondern eher als so eine Systemlogik, die dazu führt, dass es dann immer jemanden gibt, der an der Stelle hier schreit und die Rassismusfahne hochhält. Weil es halt in dem Moment, Leute, sozialpsychologisch sozusagen, weil ja, Frust herrscht oder was weiß ich. Ich bin doch kein Experte, aber. Ich finde deinen Hinweis nochmal ganz gut, weil er mich darauf gebracht hat zu sagen, dass ich Exklusionslogik verstehen würde als Verhältnis von Inklusion und Exklusion. Weil das ist das, was ja tatsächlich stattfindet. Es werden ja auch immer wieder Leute inkludiert, um andere exkludieren zu können. Also Partialinteressen sind ja auch so zu verstehen. Ne? Ich schließe mich mit anderen zusammen, um andere besser ausschließen zu können, also andere Partialinteressen übertrumpfen zu können. Und dieses Moment, ich hole andere rein, ist ein Moment von Inklusion. Aber dort würde ich dann tatsächlich von Inklusion und Exklusion reden, als Aktivität, während auf der Meta-Ebene, auf dieser Ebene, wo du noch gefragt hast, ist das wirklich so, finde ich auch berechtigt, kann ich nicht schlüssig beantworten, ob das die alleine sinnvolle Antwort ist. Aber auf der Metaebene würde ich sagen, gibt es eine Exklusionslogik, die aber dadurch funktioniert, dass sie permanent ein dynamisches Verhältnis von Inklusionen und Exklusionen erzeugt. Wo es immer darum geht, bist du drin oder draußen? Und dann eher die nahegelegte Handlungsform ist, hier hast du jene Dimension, entlang derer du andere ganz leicht rausschmeißen kannst und dann kommst du rein. Geschlecht, Ethnie, was weiß ich. Also vielleicht das als Präzisierung, weil ich glaube, dass, wenn man das wieder so absolut versteht, es gibt nur diese Exklusionslogik, in der Exklusionslogik gibt es andauernd nur Exklusionen, haut nicht hin, sondern es ist eher so ein Verhältnis von beidem. Aber Inklusionslogik würde ich dann verstehen als Verhältnis von Inklusion und Inklusion. Also wo es dann darum geht, andauernd neue Formen der Kooperation zu finden, um unsere Handlungsfähigkeit dann unter solchen freien Verhältnissen zu verbessern, in dem Sinne, dass ich dann besser meine Bedürfnisse befriedigen kann. Und ich bin dann quasi andauernd auf andere gerichtet, nicht in dem Sinne, ist das ein Inklusionspartner, um andere zu exkludieren, oder ist es direkter Exklusionspartner, sondern wie kann ich mit den anderen unterstützen, dafür sorgen, dass der seine Bedürfnisse befriedigen kann, weil ich ihn oder sie brauche für meine Bedürfnisbefriedigung. Und das natürlich auch auf der Ebene von vielen Personen, nicht nur individuell. Wäre da nicht der Begriff der Privilegien auch recht gut angebracht? Für was? Na, für das, was du beschrieben hast. Also, niemand möchte ja zerwertet werden in dem Sinne, sondern bestimmte Leute tun etwas oder schließen andere Menschen aus, um Privilegien zu erlangen. Und irgendwie ist dieser Begriff noch gar nicht gefallen, obwohl es mir gerade sehr hilft, genau das, was du beschrieben hast, besser denken zu können. Also direkte Gedanke dazu. Ich kenne sehr viele Menschen, die sehr gerne verwertet werden. Also die sagen halt, die leiten sich daraus sogar ziemlich stolz ab, dass sie jeden Morgen zur Arbeit gehen und pünktlich erscheinen und da ihren Beitrag leisten. Und die machen das tatsächlich nicht nur, um Privilegien zu haben, sondern die machen das, um Geld zu haben, um sich was zu essen zu kaufen oder ihren Kindern irgendwas zum Anziehen. Was ich sagen möchte, ist, dass ich glaube, dass du es gar nicht, also das mit den Privilegien ist ein schöner Begriff, um also in meinem Gedankengang, um das selbst zu fassen, wie es strukturell funktioniert, aber die Leute haben ja die Privilegien, also die gehen ja nicht arbeiten, das sind die Verbesserung, Privilegien zu haben. Also ich habe ja Privilegien als heutige Deutsche, also falls jemand mit einem deutschen Pass, die habe ich ja einfach. Ich kann halt, also ich kann da mit mir im Klaren sein, aber ich habe nie was dafür aktiv getan, um diese Privilegien zu haben. Mein Gedanke dazu. Also Privilegien kann es eben tatsächlich strukturell geben, wie du es gerade gesagt hast, aber man kann natürlich Privilegien auch sich versuchen, zum Beispiel durch Zusammenschluss in einer Partialinteressenkooperation versuchen zu erringen. Klar, aber wenn es dir hilft, ist doch gut. Ich bin nochmal irgendwie verwirrt mit diesem Exklusion und Inklusion. In dem Moment, also hat es mich jetzt gerade für mich so eine unlogische gefallen. Hat sich das gefallen? Ja, weil okay. Wenn man sobald man quasi eine Gruppe, also Inklusion betreibt, aber in dem Moment ja auch wieder gleichzeitig explodiert, ist ja keine Inklusion mehr. Ja. Also für den Moment. Ja, in dem kleinen Bereich in der sozialen Zelle werden in Inklusion statt, aber nach außen hin auf einer anderen Ebene gleichzeitig eine Exklusion. Ich glaube, so war das gelernt. Ja, aber dann ist die Frage, ob man dann die Person verwenden sollte. Also ich würde es jetzt ein Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das auch richtig verstanden habe, aber zum Beispiel, wenn du dir Nazi-Deutschland anguckst, das war dann eine Inklusion von Deutschen als, also unabhängig jetzt von bestimmten äußeren Faktoren, aber wir sind jetzt alle Deutsche. Arierdeutschen. Arierdeutsche, was ja eine Inklusion ist. Wir konstruieren uns als großes gemeinsames Volk, aber dadurch schaffen wir eine Exklusion, weil wir halt alle anderen Völker oder Races oder was auch immer ausschließen. Also das schon geben kann, dass du dich halt in einem kleineren, größeren oder auch wie bei Deutschland recht großen Zusammenhang eine Inklusion schaffst, aber trotzdem mit dieser Inklusion andere exklusierst. Mhm. Ja, mach du. Also ich habe die Inklusion, also du musst mir das auch, also was der Marlene auch gestoßen ist, diese Inklusion, die muss ja dann auf so einer breiten Ebene stattfinden, überall. Also weil es gibt natürlich, wir leben ja in einer Gesellschaft, in der es immer Inklusion und Exklusion gibt und darum habe ich das auch noch nicht verstanden, wie dieses, also und diese komplette Inklusion würde für mich eigentlich sogar eine Art Horrorvorstellung, so eine Art Stillstand bedeuten, weil es dann, da frage ich mich, wo ist die Konkurrenz, wo ist der Wettkampf, das hört sich jetzt vielleicht sehr evolutionistisch an, aber wenn ich davon ausgehe, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der irgendwie immer ein Fortschritt stattgefunden hat, was sicher irgendwie auch negativ ist, aber was irgendwo sicher auch überlebensnotwendig ist, und mit dieser kompletten, also diese Idealvorstellung, dieser kompletten Inklusion, die jetzt eben nicht nur in kleinen Bereichen, sondern vollständig stattfindet, ist das für mich ein Stillstand. Also das ist das, wo ich auch noch so ein bisschen mit dieser Idee anhänge. Ich würde ja sagen, dass es halt quasi gleiche Ausgangsbedingungen sind, die halt umso diverser sein können, was sie jetzt nicht können, weil ja jetzt systematisch schon verschiedene Bedürfnisse systematisch ausgeschlossen sind. Also gleiche Grundvoraussetzungen. Aber in halt so einer Pluralität, die jetzt gerade nicht sein kann, weil jetzt ja schon bestimmte Sachen oder Bedürfnisse oder dass sich Menschen irgendwie systematisch ausgeschlossen sind. Und ich glaube, deshalb kann auch zum Beispiel Nazi-Deutschland kein Beispiel für eine Inklusion sein, weil es eine herrschende Linie gibt und die wurden alle in die wurden die Menschen integriert. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt jeder in seiner Individualität kommen kann, dass es eine Pluralität von Menschen gibt, die sich dann irgendwie verständigen. So. Also es kann eine Integration sein, aber es kann kein Beispiel für eine Inklusion sein. Also für mich gibt es nur eine Exklusionslogik, das ist die Exklusion über Geld, weil eine andere hat der Kapitalismus nicht. Alles andere sind sozialpsychologische Verschiebungen von Frust und von irgendwas gelingt nicht und so. Und natürlich hat er dauernd Widersprüche, darum gelingt dauernd was nicht. Aber die einzige zentrale, die basale Exklusion ist über Geld. Darüber werden Leute ein- und ausgeschlossen. Das macht keine Instanz, das macht auch kein Staat, das machen noch nicht mal die Unternehmer, sondern das macht genau die Logik. Und ich finde, wenn wir das verstehen wollen, müssen wir von der Logik ausgehen. Sonst kommen wir immer wieder in diese Herrschaftsdinger rein und versuchen, die nur anders zu definieren. Finde ich. Aber was der Geld? Geld, ja. Oder bei Warenbesitzern oder wo fangen wir dann beim Wertgesetz? Oder Wert, ja klar. Oder Wert, aber Wert versteht keiner. Sagen alle, ja, Werte muss es doch geben. Also ich meine jetzt diese Logik, die unser System zentral steuert, die Software, die unser Alltag steuert, ist die Geldlogik. Und die hat nur einen einzigen Exklusionsmodus oder eine einzige Kategorie, an der sie exkludiert, das ist nämlich Geld oder Nicht-Geld. also teilnehmen können an dem Verwertungsprozess. Okay. Aber das ist doch auch, das kann doch nicht für sich existieren. Das ist doch auch die ganze Zeit von der Gesellschaft getragen und erst geschaffen. Ja, ja, sicher, das mal schaffen wir selber. Das ist ja nicht von außen. Das haben ja nicht die das ist die, ein Ventil, so eine Art. Nein, das ist eine Logik, die hat sich bei uns durchgesetzt in 400 Jahren oder vor 400 Jahren. Ja, oder lang nicht vor. Überall. Die ist nicht überall, diese Logik. Ja, die ist nicht überall. Ich bezahle dich jetzt. Du bezahlst mich nicht. Nein, nein, das war zu machen. Ja, ja, wir kennen uns. Nein, das ist halt die dominante Logik. Also selbstverständlich ist, wenn das die Einzelne, dann wären wir jetzt schon am Ende, oder das System selber. Nein, es gibt natürlich andere, aber das ist die dominante, genau wie es vorher auch schon Elemente dieser jetzigen Logik gab, die aber eben nicht dominant waren. Aber seit 400 Jahren ist dieses Ding dominant und beherrscht unser Denken, Handeln und Fühlen und überträgt das auf andere Sachen, wie zum Beispiel das auch Beziehungen. Danach zum Beispiel urteilen, bringt uns das was, sind die Kosten höher als der Ertrag oder so. Also das machen wir nicht so deutlich, aber so denken wir oft. Oder konkurrenzhaft denken, das kommt eben über diese Logik, weil die legt das nahe. Da muss man, Geld ist etwas, was eben nicht, dasselbe Geld können nicht zwei haben und die, was ich habe, ist, hat der andere nicht und es gibt keine Grenzen nach oben und unten, kein genug, kein zu viel. Das ist genau die Logik, die praktisch das Ganze aus dem Ruder laufen lässt. Und ja, und das, ich denke, eher mit, ja, okay. Aber das ist, finde ich, ist jetzt irgendwie die Hauptwiderspruchsthese durch die Hintertür. Ja. Okay, ich wollte noch gern zu dir was sagen. Es wurde historisch versucht, dieses Problem, das wir jetzt auch versuchen zu diskutieren, zu lösen, indem gesagt wurde, okay, wir haben diese Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten, die versuchen wir dadurch abzuschaffen, indem wir systematische Gesellschaft planen und dann tatsächlich alle implodieren, indem wir uns überlegen, was haben die für Bedürfnisse, was müssen wir dafür gesellschaftlich produzieren, was brauchen die Menschen, die brauchen Wohnungen, brauchen Essen und so weiter und so fort. Das gab es historisch tatsächlich als konkreten Versuch, nannte sich Realsozialismus. Hat natürlich diverse strukturelle Probleme aufgeworfen, weil es genau so, nämlich wie du es beschrieben hast, systematisch das Problem aufgeworfen hat, dass die Menschen nun mal nicht die gleichen Bedürfnisse haben, sondern unterschiedliche Bedürfnisse. Die wollen zwar vielleicht alle wohnen und essen, aber was und wie sie essen wollen und was und wie sie wohnen wollen und wo und mit wem zusammen und ich weiß nicht was, das ist überhaupt nicht gesagt. Das heißt, die Vorstellung, man könne Bedürfnisse für andere planen, ist eine, die ich als Lösungsvariante erstmal ausschließen würde. Sondern eine Lösung kann nur dann kommen, wenn die Menschen in der Lage sind, ihre Bedürfnisse selber zur Geltung zu bringen und selber dafür dann sich auch einsetzen und etwas produzieren und machen und tun und ihre Bedürfnisse befriedigen. Sowohl bei der Herstellung als auch bei der Nutzung der Lebensbedingungen. Und jetzt ist die Frage, also wie kann man den Horror der Gleichheit, teile ich völlig, hätte ich auch, wäre ich der Erste, der auf den Barrikaden wäre, fände ich furchtbar, wenn alle sozusagen inkludiert würden auf der Ebene von Gleichheit. Sondern alle müssen inkludiert werden auf der Ebene von Unterschiedlichkeit. Sozusagen, wie muss die Gesellschaft beschaffen sein, dass sie ihre Unterschiedlichkeit zur Geltung bringen kann? Das ist das Ziel. Die Unterschiedlichkeit der Bedürfnisse ist nämlich auch die Quelle der Produktivität, der Kreativität, der Dynamik und so weiter und so fort. Und da ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass es darin Wettbewerb geben kann. Konkurrenz, weiß ich nicht, ob man das dann, von mir aus kann man es auch Konkurrenz nennen, ist egal, aber Konkurrenz hat ja dann nicht mehr den Effekt, wenn du verlierst, dann bist du raus, sondern Konkurrenz hat den Effekt, wenn du verlierst, dann hat der andere eine noch bessere Lösung geschaffen, die dir dann auch zugänglich ist als du selber. Das fände ich toll, wenn die Leute darum konkurrieren würden, wer findet die genialste Lösung für dieses oder jenes gesellschaftliche Problem. Stellt euch vor, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die es real existieren auf dieser Welt in tausender Stückerzahl gibt, würden darum konkurrieren, das Problem der Klimakatastrophe, der drohenden, zu lösen. Und darum konkurrieren, wer die besten Lösungsvorschläge macht. Das wäre doch genial. Aber wir wissen alle, das findet nicht statt. Und das geht auch nicht, weil dem strukturell die Voraussetzungen entgegenstehen, weil das dann, und da hat Uli natürlich ein gewichtiges Argument gebracht, zum Beispiel sich nicht verwerten lässt, vielleicht diese Lösung, die dann gemacht wird. Also nur, wenn sie zum Beispiel verwertungskompatibel ist, dann kann man sie machen. Zum Beispiel der Vorschlag, CO2-Zertifikate auszugeben und damit dann Handel zu treiben, passt in die Logik rein. Aber wird das die Klimaveränderung retten? Ich glaube es nicht. Deswegen unterscheide ich zwischen Inklusion und Inklusionslogik. Mir geht es also nicht um dieses Inklusion, was sich immer so anhört, wir müssen nur alle reinholen oder so, sondern mir kommt es eher darauf an, dass die Leute schon selber fürs Reinholen und Reingehen sorgen, sondern eher die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass es möglich ist. Und unter unseren jetzigen Bedingungen, hast du völlig recht, bedeutet, wenn die drin sind, sind möglicherweise andere nicht drin. Nehmen wir mal das Beispiel, wo ich mich gut auskenne, freie Software. Freie Software ist potenziell offen für alle. Schließt aber faktisch jene aus, die die Qualifikation nicht haben, die den Jargon nicht beherrschen, die kein dickes Fell haben, um die Pöbeleien zu ertragen, die möglicherweise vorkommen, keine Ahnung, wie auch immer, so. Die keinen Computer haben. Wollte ich jetzt sagen. Kein Computer haben. Die habe ich vergessen. Ja, klar. So wie ich es auch nicht meine. Ja, okay, ich habe zu Hause natürlich noch einen. So. Ja, so sind die Bedingungen. Trotzdem bin ich voll dafür, freie Software zu machen und so weiter, weil das natürlich erstmal keine proprietäre Software ist. Weil alle können da reingucken. Das ist die Möglichkeit, auch tatsächlich sich zu beteiligen, also auch wenn man nicht programmieren kann. So, wenn das mein Ding ist, dann kann ich meine Bedürfnisse dort befriedigen. Meine produktiven Bedürfnisse und möglicherweise auch meine Nutzungsbedürfnisse. Und, weil es gibt nicht nur Software, sondern es gibt ganz, ganz vieles und die Sachen sind auch alle nicht unproblematisch. Wer sich mit Wikipedia beschäftigt hat, wird auch wissen, dass da einige Dinge abgehen, wo sich mir die Fußnägel hochrollen und so weiter, aber trotzdem ist es ein Commons-Projekt. Wir werden in allen Commons-Projekten, die wir machen, wo prinzipiell geht, die haben nicht mit der Marktlogik zu tun und nicht mit der Staatslogik zu tun. Sie haben aber mit uns zu tun und uns heißt, wir bringen alles das mit, was wir in dieser Gesellschaft eingeübt haben. An Verhaltensweisen. Zum Beispiel die Vorstellung, wenn ich andere kontrolliere, dann ist der Prozess sichergestellt. Holzkamp sagt, dort, wo Kontrolle sich verselbstständigt, liegt etwas total im Argen. Weil natürlich andere zu kontrollieren, heißt, sie in ihrer Entfaltung einzuschränken. Sondern ich will, dass sie das tun, was ich gerne möchte, um den Prozess zu kontrollieren. Was, Entschuldigung, die Verselbstständigung, wie ist das gemeint? Eine eigene Institution geschaffen wird, so in der Art für die Kontrolle? Oder? Ja, dass zum Beispiel bestimmte Personen dann real entscheidungsmächtiger für bestimmte Dinge sind und dann sagen, ja, dein Beitrag wird jetzt akzeptiert oder nicht. Und so institutionell, aber auch von der vom sozialen Prozess her sich verselbstständigt. Also dass dann geguckt wird, wie kann ich die Kontrolle behalten. Ein Beispiel, ein Gegenbeispiel wäre, Linus Torvalds hatte mal, das ist der Erfinder von Linux, ne, diesem Betriebssystem Kern, der hatte mal ganz am Anfang in der Geschichte eine Auseinandersetzung mit Tannenbaum, heißt er, ist ein Professor an der niederländischen Universität, der hat auch so ein Betriebssystem Kern programmiert und die haben sich damals, von Anfang der 90er Jahre, gestritten um die Frage, was passiert, wenn man den Quellcode freigibt. Hat der Tannenbaum gesagt, Linus Torvalds, also ist ja irgendwie, du magst ein guter Programmierer sein, also, aber du bist ein miserabler Manager. Wenn du den Code freigibst und alle dürfen daran rumbasteln, wirst du die Kontrolle verlieren. Dann macht ja jeder, was er will. Und dann geht das, dann wird totales Chaos, kommt dann bei raus. Mein Modell als Tannenbaum, als Professor ist, ich behalte die Kontrolle über den Code und die anderen sollen bitte ankommen und dann mich bitten, da vielleicht Ideen aufzunehmen und so weiter. Und Linus Torvalds hat nur geantwortet, ich habe da nur Folgendes zu sagen, ich werde das nicht tun, weil das Bullshit ist. Er hat sozusagen intuitiv verstanden, dass es gar nicht geht, die Kontrolle zu behalten und dass das auch kein Ziel sein kann, die Kontrolle zu behalten, sondern die Kontrolle an die Menschen abzugeben, damit die sich entfalten können und dann als Maintainer heißt Kümmerer, als Kümmerer den Prozess so zu organisieren, dass dann trotzdem ein gemeinsames Ganzes bei rauskommt. Also genau das Gegenteil von die Leute einschränken und kontrollieren, um dann aber genau das Richtige zu machen, sondern es freizugeben und den Prozess dann aber versuchen so zu strukturieren, dass ein gutes Ganzes bei rauskommt. So hat er seine Rolle verstanden und das war der historisch bessere Weg, der sich auch dann tatsächlich praktisch durchgesetzt hat, weil Tannenbaum mit seinem Kontrollmodell ist an seiner Uni geblieben und man kann das immer noch kaufen, das, was er da gemacht hat, aber ist vielleicht auch gutes Lehrmaterial, aber mehr ist da nicht draus geworden. Und Linux haben heute doch ziemlich viele Leute auf ihrem Rechner. So, ich will das nicht idealisieren, aber ich will an solchen Knackpunkten deutlich machen, wie manchmal tatsächlich auch historisch richtige Entscheidungen getroffen werden, weil das in die richtige Richtung geht, in Richtung nämlich dieser Inklusionslogik. Und das ist wieder für mich das Kommunistische, was heute schon machbar ist. Also, oder die freie Gesellschaft, die heute schon in ihrer Widersprüchlichkeit trotzdem realisierbar ist, ein Stück weit. Dass es an anderen Stellen dann wieder schwierig ist und die, man dann auch manchmal gegen Wände rennt, ist irgendwie auch klar. Und wenn das die allgemeine Struktur ist und alle können das machen, dann können alle ihr Ding machen mit ihren ganz besonderen Bedürfnissen und dann wird ihr genau die Besonderheit gefragt werden. Weil nur du bist mit deiner Perspektive auf die Welt, mit deinen Bedürfnissen und mit deinen Wünschen und wenn du die realisierst, glaube ich, wird es auch ganz gut Leute geben, die genau das gut finden und angesagt finden und noch nie jemanden hatten, der es genau so gemacht hat und sich dann freuen, dass es geht. Deswegen bin ich auch, weil das so ist, wenn man sozusagen das Freisetzen der Unterschiedlichkeit betreibt, dann glaube ich, ist auch diese alte Denkbehinderung, die wir manchmal im Kopf haben, oh Gott, wie wird dann in einer freien Gesellschaft dafür gesorgt, dass auch wirklich alles gemacht wird, was in dieser Vielfalt gebraucht wird? Wer kümmert sich dann um X und Y? Da versuche ich immer zu antworten, da habe ich gar kein Problem mit, weil ich glaube, dass sowohl die auf der produktiven Seite wie auf der konsumtiven Seite es immer Leute gibt, die genau diese Bedürfnisse haben. Also die genau, sich genau wünschen, das zu produzieren oder genau wünschen, das haben zu wollen, nutzen zu wollen. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen die zusammen? Mehr müssen wir nicht machen. Wie kommen die zusammen in einer Weise, dass man sich eben nicht ausschließt, sondern einschließt, strukturell? Das ist das Einfache, das schwer zu machen ist. Das ist von Brecht. Das sollte man mehr machen. Schwelgen in dem, was möglich wäre. Da hätte ich noch wie zum Beispiel, wenn zwei Leute dieselbe Sache machen wollen, ja? Dein Beispiel von vor einer Stunde, konkurrieren, was machen wir in Zukunft? Beide möchten an einem Projekt teilnehmen, aber so viele Leute werden nicht gebraucht. Kommt das doch bestimmt ein. Also der Markt hat ja den großen Vorteil, dass er wie eine Sachgesetzlichkeit erscheint. Ja, du kannst das nicht, du hast das Geld nicht, also gehört es dir auch nicht, du hast kein Anrecht drauf, wir sind alle zufrieden und sagen, das ist nicht gut, weil so sind die Verhältnisse. Und wir müssen eine ähnlich gut funktionierende, überzeugende Lösung für die Zukunft finden, wo es eben nicht mehr der Markt ist, aber es muss die gleiche Klarheit dabei rumkommen. Und die kann auch nicht darin bestehen, finde ich immer, dass man unendlich verhandelt. Also das wäre auch keine schöne Alternative, wenn wir, also 3 Jahre diskutieren, wer diese Position dann kriegt oder sowas. Solche Sachen zu überlegen, das finde ich schön. Das sollte man mal machen. Schwellen in den Möglichkeiten und einfach mal fantasieren. Heißt ja nicht, dass es eine Pinselei ist, aber eine Anregung. Weil wir sind doch so blockiert durch das, was wir jetzt haben. Unser ganzes Denken findet immer wieder dieselben Sachen. Ich habe jetzt jemand geholfen beim Pädagogikstudium. Da stehen so Sachen drin wie: In jeder Gesellschaft gibt es ein Beschäftigungssystem, ein Bildungssystem und einen Arbeitsmarkt. Punkt. Solche Sätze stehen da drin. In dem ganzen Text steht nirgendwo, dass man vielleicht auch mal überlegen könnte, ob man irgendwas anders organisieren kann. Nirgendwo. Also, und so geht es doch überall. Das wird immer davon ausgegangen, so wie es jetzt ist, ist völlig alternativlos. Und es ist allein schon das eine totale Leistung, einfach die Fantasie schweifen zu lassen. Das finde ich gut. Wenn ihr jetzt nicht noch Wünsche habt, dann würde ich heute Nachmittag Schluss machen und mich bedanken. War sehr schön, fand ich sehr schön. Vielen Dank.